Live 4. Wir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Diane, die Göttliche. Diane die Glückliche. Rückblick. Anfang der 90er Jahre eine neue Musik drängt in die Clubs. Zunächst Jungle, dann Drum and Bass. Die Tanzflächen sind voll, aber fast nur Kerle wird hier und da geraunt und getuschelt. Kein Wunder, die DJs spielen knüppelhartes Zeug. Insbesondere die frühen Jungle-Tracks transportieren, wenn, dann zumeist männliche Vocals. Kein Wunder bei einem Sound mit großer Nähe zur jamaikanischen Reggae-Musik und deren zumeist männlichen Protagonisten. Zu maskulin also das Ganze? Nun, es fehlt zunächst, was am Ende noch jedem Floor, jeder Tanzfläche gut getan hat. Der Soul. 1995 dann veröffentlicht Goldie sein fast schon sagenumwobenes Debütalbum Timeless, zeitlos. Alle Welt spricht über ihn und seinen Entwurf eines neuen Urban Soul, den es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Insbesondere das Titelstück des Albums hier im Hintergrund, 21 Minuten lang, ist in der Tat genau das neue urbane Soulmusik. Das liegt natürlich zu einem guten Teil auch an Diane Charlemagne, die dem Titel ihre Stimme gibt. Und was für eine. Ich muss gestehen, dass diese Frau mich mit ihrem Gesang bis heute elektrisiert. Was womöglich daran liegt, dass sie in all den Jahren immer nur sehr sporadisch aufgetaucht ist. Verstehe das, wer will. Dennoch, ihren Namen habe ich bei vielen Gelegenheiten genannt und vermutlich immer mal wieder falsch ausgesprochen. Eine Britin eben mit französischem Namen. Charlemagne, Charlemagne. Sprich es einfach Charlemagne, hat mir nun jemand geraten, den ich heute eigens kontaktierte, weil er einige Jahre in Manchester verbracht hat. Diane Charlemagne also für mich die Göttliche. Und überhaupt Drum and Bass bis heute. Mehr als 20 Jahre, also nach den frühen Tagen, kann ich die Finger nicht davon lassen. Brixton Academy, 1997. Der Drum and Bass Producer Intense mit Band und den beiden MCs Conrad und DRS. Twisting your mind from this to that. With a deeper dimensions of drum and bass expression, with the sound of intense all the way live, making you drift and glide. Now sometimes you gotta change the vibe, bring a different vibe in, and give it a little bit of swing. Nothing. Diane, die Göttliche. Der Brasilianer SPY hat am gestrigen Montag sein neues Album veröffentlicht. Back to Basics ist mit insgesamt 12 Titeln bestückt, über die ich bis hierhin mit einer Ausnahme, gerade eben gehört, noch rein gar nichts sagen kann, obwohl sie mir allesamt vorliegen. Schuld daran trägt allein die Göttliche, Diane Charlemagne. Den Album-Opener Dusty Fingers, veredelt mit ihrem Gesang, habe ich zwischenzeitlich wohl um die 20 Mal gehört und aus purer Angst, das restliche Material des Albums könne es am Ende mit diesem Track erst gar nicht richtig aufnehmen, habe ich das bis hierhin einfach ignoriert. Damals glaubte ich, Goldie hätte für sein Timeless-Album und den entsprechenden Titeltrack eine Stimme ans Mikrofon geholt, die neu ist, unverbraucht, die er gewissermaßen exklusiv hat. Die Stimme eben von Diane Charlemagne. Wie so oft hat sich inzwischen gezeigt, glauben, denken, fast sicher vermuten, das taugt nichts. Erst viel später nämlich fand ich heraus, die musikalische Geschichte dieser Frau reicht zurück bis ins Manchester der frühen 80er Jahre. Zu dieser Zeit, man mag das womöglich kaum glauben, bewegt Diane sich im Umfeld des Factory-Labels und entsprechend im Umfeld solcher Bands wie Joy Division und den daraus hervorgegangenen New Order. Dazu gleich mehr. Oder um es in der Drum-and-Bass-MC-Sprache zu sagen, before we go any further. Ladies and Gentlemen, hier kommt J-Magic featuring Kathy Brown. Love is not a game. You were down. Diane, die Göttliche. In den vergangenen rund 20 Jahren hat das Genre Drum and Bass einer ganzen Reihe von insbesondere weiblichen britischen Soulstimmen immer wieder eine wirklich großartige Bühne geboten. Melodische Tracks, solche von hoher Intensität, Inbrunst, berührender Soul und sogar Gospel waren oft gar nicht weit. Dennoch, im Tagesprogramm all der mir geläufigen Radiostationen tauchten solche Titel so gut wie nie auf, zumindest hierzulande. So kommt es, dass mir eine Begebenheit rund um diesen Titel hier von Jay Magic zusammen mit der Sängerin Kathy Brown schlicht und ergreifend unvergessen ist, obwohl diese sogenannte Begebenheit am Ende nicht mehr ist als eine Kleinigkeit. Ich befand mich bei strömendem Regen im Dunstkreis der belgischen Hauptstadt Brüssel und hörte Musik des dort beheimateten Senders Radio Brussels. Selbst 13, 14 Jahre später kann ich ungefähr noch die Uhrzeit benennen. 15 Uhr etwa muss es gewesen sein. Ich hatte mich im Zubringergeflecht rund um Brüssel hoffnungslos verfahren, war genervt bis zum Anschlag und dann plötzlich Jay Magic featuring Kathy Brown, Love is not a game. Ich kannte den Titel mit diesen rohen Drumbeats, die ich im Grunde lieber mit dem Begriff Raw als mit Roh umschreiben möchte, hatte ihn selber zu nachtschlafender Zeit bereits gespielt. Ihn nun aber nachmittags am helllichten Tag wie eine Selbstverständlichkeit im Autoradio vorgesetzt zu bekommen, das gab mir einen derartigen Push, dass ich bis heute der festen Überzeugung bin, ohne diese beiden, Jay Magic und Kathy Brown, würde ich vermutlich heute noch irgendwo bei Brüssel herumhängen. So freilich fand ich mein Ziel. Bingo. love is the message. We don't want no war. So calm down. Die Göttliche. Love is the message. We don't want no war. Wir wollen keinen Krieg, auch keinen kalten. Ihr dürft ein bisschen regieren, ein bisschen verwalten, aber bitte nicht mit Säbeln rasseln und den armen Krankenschwestern und den Kindern, von denen sie ständig quasseln, alles vermasseln. Give peace a chance, blowing in the wind. Love is the message. Auch Drum and Bass weiß um das große Ganze. Etwa 1984 stieß Diane Charlemagne zur Manchester-Band 52nd Street, 52. Straße. Die Gruppe war mit ihrem Jazz-Funk geprägten Sound beim Manchester-Label Factory unter Vertrag, zählte aber wohl nicht zu den wirklichen Lieblingen des Label-Honchos Tony Wilson, der aber immerhin die damalige Sängerin der Gruppe schätzte, Beverly McDonald. Als die nun ausstieg, kurze Zeit später bei der Band Quando Quango einstieg, stieg Diane Charlemagne bei 52nd Street ein. Die Band reiste für Aufnahmen nach New York und geriet dort unter den Einfluss in den Strudel des neuen Elektro-Sounds. Der Joy Division-Nachfolgeband New Order erging es ja im Grunde nicht anders. New Orders Stephen Morris produzierte entsprechend einige Tracks der 52nd Street, darunter auch diesen hier, Can't Afford. Sound was the clip of his feet. Small dog John was quite aware that four young toughs were waiting there. The four young toughs wanted some fun. John saw his son and started to run. But one step out and bashed at his head, a tough by the name of Lazy Fred. Then John sprang up and gave a cry and nailed the dip and with a right to the eye. Can't afford to let go. All right, I'll get it to tough boy Josh. And suddenly pulled out a wooden cosh. Then John saw this from beside his eye and nailed the tough onto the wall like a fly. Oh, came another tough boy man, but Johnny broke his jaw with the crack. Say the last of the toughs had a bicycle chain and hit poor Johnny again and again. So John got a knife and with a flick, that was the end of tough boy Nick. Johnny walked along the street, he felt a trickle of blood on his cheek. He walked down the street and he didn't care that four young toughs were waiting there. Diane, die Glückliche. Die Geschichte der 52nd Street währt noch einige Jahre, führt zum britischen Label Virgin, beinhaltet mit dem Titel Tell Me How It Feels Mitte der 80er sogar einen respektablen Hit, fadet dann aber relativ schnell dahin. Natürlich sind die Leute in England nicht blöde. Längst herrscht Gewissheit darüber, dass diese Diane Charlemagne über eine unfassbar betörende Soul-Stimme verfügt. Erstaunlich ist daher umso mehr, dass sie, die ich an dieser Stelle nur zu gern erneut die Göttliche nenne, bis heute nicht ein Album unter eigenem Namen veröffentlicht hat. Gerade der bahnbrechende Titeltrack des Goldie-Albums Timeless Mitte 90er Jahre hätte als Sprungbrett doch eigentlich... Nun ja, ganz folgenlos blieb das alles am Ende durchaus nicht. Einige werden sich womöglich noch entsinnen, in etwa jenem Zeitraum, damals Mitte der 90er Jahre, kam auch das Urban Cookie Collective zu einer Reihe von Chartsplatzierungen mit Diane Charlemagne an Bord. Dieser Song hier, The Key, The Secret, mag am Ende womöglich am ehesten noch in Erinnerung sein. complicated, but I still have this feeling, more serious than butterflies. Die Glückliche, die Britin Jenna G, machte sich zunächst einen Namen als Radio DJ, spielte Black Music, spielte eine eher kleine Rolle im Wirken der Grime Crew Roll Deep, stand für Seth Bias auch mal im Studio und überraschte schließlich vor 8 Jahren mit einem richtig guten Album der Marke Liquid Soul Drum and Bass. For Lost Friends, für verlorene Freunde nannte sie es. Zu den Produzenten der Tracks zählten unter anderem D-Bridge, ShyFX, Total Science und hier Jason Status. A-listed also, die A-Liste. Dennoch, an Diane Charlemagne reicht Jenna nicht heran. Die wiederum, Diane, verbringt zu Beginn der sogenannten Nullerjahre geschlagene 3 Jahre an der Seite von Moby und begleitet ihn während seiner schier endlosen Tour für die Alben Play und 18 live auf der Bühne. Dann lässt sie sich erneut in dieses nicht müde werdende Bett namens Drum and Bass fallen. Siehe auch High Contrast, featuring Diane Charlemagne, Everything's Different. Diane, die Göttliche. Man soll ja bekanntlich keine zweite neben ihr, Gott, Göttin, haben, anbeten. Trotzdem, Diane Charlemagne sehr nah, kommt womöglich Elizabeth Troy, die zu Beginn der 90er Jahre durch puren Zufall gemeinsam mit ihrer Schwester, die Macher des kleinen Underground-Labels S.O.U.R. kennenlernt und sich unvermittelt alsbald im Studio stehen sieht. T-Power, Shy FX, MJ Cole. Das sind nur einige Namen, die künftig als Produzenten mit ihr arbeiten werden. Jahre später gerät sie auch an einen Typ namens Fish, ehemals Kopf der Rockband Marillion, mit dem sie ebenfalls kurzzeitig im Studio ist. Entsprechende Aufnahmen aufzutreiben, ist mir leider misslungen. Immerhin aber lässt sich im Netz ein Interview mit Elizabeth Troy auftreiben, innerhalb dessen sie gefragt wird, was denn ihr bisher größter Erfolg sei. Sie, die sich bis heute ebenso wie Diane Charlemagne ohne eigenes Album wie Treibholz im Wasser durch das Business treiben lässt, entgegnet darauf, mein größter Erfolg? Ich bin der festen Überzeugung, der wird noch kommen. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian.